Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongilius zufolge hielten die südkoreanischen Bürger und gesellschaftlichen Organisationen wie eine Nation von Seoul am 8. August vor dem Gebäude des Außenministeriums in Seoul eine Pressekonferenz ab und reichten dem Verteidigungsministerium und dem Außenministerium ein Protestschreiben ein. Im Protestschreiben verlangten sie die Abschaffung des südkoreanisch-japanischen Abkommens über den Schutz der militärischen Informationen. Das Abkommen, das auf Anweisung der Ex-Präsidentin Park Geun-hye mit Japan abgeschlossen worden sei, sei gesetzwidrig und ungleich. Das Volk fordere den gegenwärtigen südkoreanischen Präsidenten dazu auf, seinen genauen Standpunkt zur Forderung der Bevölkerung nach der Reinigung Japans vom vergangenen Kriegsverbrechen und dem Stopp der Wiederaufrüstung Japans zu erklären, so im Protestschreiben.